Frage dein Gewissen, wer bist du? Frage dein Gewissen, da bist du Sonderheuchelei. Ob du, o Mensch, falsch oder treu, falsch oder treu, ein rechtes Urteil hören müssen, ein rechtes Urteil, ein rechtes Urteil hören müssen. Wer bist du? Wer bist du? Frage das Gesetz, wer bist du? Frage das Gesetz, das wird dir sagen, wie du bist. Frage das Gesetz, das wird dir sagen, wie du bist. Das wird dir sagen, wer du bist. Das wird dir sagen, wer du bist. Das wird dir sagen, wer du bist. Ein Kind des Zorns in Satans Netze, ein Kind des Zorns in Satans Netze. Ein falscher Heuchler, dieser Grün.